Tonight to our Teige evening bring a friend service. Herzlich willkommen zum Abendgottesdienst. It's nice to have you. Schön, dass ihr da seid. There's five questions that are the most maybe asked questions in history. Es gibt fünf Fragen, die am häufigsten in der Geschichte der Menschheit gestellt wurden. Where did I come from? Woher komme ich? Why am I here? Warum bin ich da? Who am I? Wer bin ich? How shall I live? Wie soll ich leben? Where will I go when I die? Und wohin gehe ich, wenn ich sterbe? Those five questions. Um diese fünf Fragen dreht sich's. Are the most powerful questions. Das sind die mächtigsten Fragen. That exist. Die überhaupt existieren. All of those questions are answered in God. All diese Fragen werden durch Gott beantwortet. Where did I come from? Woher komme ich? Well, maybe we came from monkeys. Naja, vielleicht stammen wir von den Affen ab. Or maybe it's just like God said. Und vielleicht ist es so, wie Gott gesagt hat. That God created Adam and Eve. Dass Gott Adam und Eva geschaffen hat. In his own image. Und zwar in seinem eigenen Bild. So one day when we're standing before God. Und eines Tages, wenn wir vor Gott stehen. And he's talking to us and communicating. Und er redet mit uns. And I lean over and I say. Und ich lehne mich rüber und sag. He's so much like us. Der ist irgendwie so ähnlich wie wir. And the angel will come over and say. Und die Engel werden rüberkommen und sagen. No, you are so much like him. Nein, es ist umgekehrt. Ihr seid so wie er. He created you in his own image. Er hat euch gemacht in seinem Ebenbild. We underestimate how much in the image of God we are created. Wir unterschätzen das, wie sehr wir in seinem Ebenbild geschaffen worden sind. Free will, we can reason. Wir haben einen freien Willen, wir können unseren Verstand benutzen. Wir können etwas vorstellen, wir können uns an etwas erinnern. Wir haben ein Gewissen. An intellect. Wir sind intelligent. We are not like animals. Wir sind nicht so wie Tiere. Who have a will, but it's not an independent will. Die zwar einen Willen haben, aber keinen unabhängigen. They cannot rewrite the script of their life. Sie können ihr Leben nicht ganz selbst bestimmen. An animal cannot imagine looking at himself. Ein Tier kann sich nicht vorstellen, dass es sich ansieht. I have tried dozens of times to get Cody to recognize himself in the mirror. Ich habe schon ungefähr ein Dutzend Mal versucht, meinen Hund Cody davon zu überzeugen, dass er das da im Spiegel ist. He recognizes me. Er erkennt zwar mich, but he doesn't know who's next to me. Aber er weiß nicht, wer neben mir steht. It's just interesting. Das ist interessant. Where did we come from? Woher kommen wir? The Bible says God created us. Die Bibel sagt, Gott hat uns geschaffen. And why are we here? Und warum sind wir hier? That we would have a relationship with him. Dass wir eine Beziehung zu ihm haben. God wants a family. Gott möchte eine Familie. The Bible is really clear that God wants a family. Die Bibel sagt das ganz genau, dass Gott eine Familie möchte. And that Jesus is the firstborn of a family. Und dass Jesus der Erstgeborene einer Familie ist. And he's actually our brother. Also ist er eigentlich unser Bruder. Though he is our God. Obwohl er unser Gott ist. And our Savior. Und unser Retter. But he identifies with us now. Aber er identifiziert sich mit uns in jetzt. That he has a human body forever. Dass er einen menschlichen Körper hat und zwar für alle Zeiten. An immortal body. Einen unsterblichen. And one day we will have the same kind. Und eines Tages werden wir auch so einen Körper haben. Says, when we see him, die Bibel sagt, wenn wir ihn sehen, we will be like him. Dann werden wir so sein wie er. And so, that's why we're here. Deshalb sind wir hier. In this little dash between two dates on a tombstone. Und genau diese der Bindestrich zwischen zwei Zahlen auf einem Grabstein. That's why we're here. Deshalb sind wir da. To know him. Um ihn kennenzulernen. That's why the Apostle Paul said that I would know him. Der Apostel Paulus hat schon gesagt, dass ich ihn kenne. And then who are we? Und dann, wer sind wir? Well, I'm my father's son. Naja, ich bin der Sohn meines Vaters. I'm Robert. Don't you know? I'm Robert Prokop. That's ich bin Robert Prokop. Who I am. Das bin ich. I work here. That's who I am. Und hier arbeite ich. Das bin ich. But who am I? Aber wer bin ich? The Bible says if we put our faith in Jesus, die Bibel sagt, wenn wir unseren Glauben in Jesus setzen, then God receives us as his children. Dann nimmt uns Gott wie seine eigenen Kinder an. And my new identity becomes a child of God. Und meine neue Identität wird, ich bin ein Kind Gottes. And the Bible says Behold, what manner of love the Father has given to us. Und die Bibel sagt, es ist so viel Liebe, die Gott uns gegeben hat. That we should be called the children of God. So dass wir die Kinder Gottes genannt werden. So that's who we are. Das ist es, wer wir sind. By faith in God. Durch den Glauben an Gott. And how shall we live? Und wie sollen wir leben? By faith. Durch Glauben. In the promises of God. In den Verheißungen Gottes. And those promises should be on our lips. Und diese Verheißungen, die sollten uns auf den Lippen liegen. Which we'll talk about a little later. Und darüber sprechen wir später so, noch mal. So, the great Reformation began. The Reformation. Die Reformationszeit begann. When Martin Luther came across Romans chapter 1, verse 17. Als Martin Luther auf Römer 21, 17 stieß. The just shall live by faith. Die Gerechten sollen durch Glauben leben. Suddenly he got a revelation. Und auf einmal hatte er eine Offenbarung. That we live by faith. Dass wir durch den Glauben leben können. Trusting in what God said. Und zwar indem wir vertrauen, was Gott gesagt hat. And this is what God values more than anything. Und das ist Gott so viel wert, mehr als alles andere. Would you trust in what I say? Vertraust du dem, was ich gesagt habe? And just believe me. Glaub mir einfach. That this is the way it is and trust me. Das ist so, wie es ist. Vertrau mir. And that's how we live. Das ist das, wie wir leben. And where shall we go? Und wohin gehen wir? Jesus hat gesagt, don't let your hearts be troubled. Lasst eure Herzen nicht verzweifelt you werden. Believe in God. Ihr glaubt an Gott. Believe in me. Glaubt an mich. In my Father's house. In dem Haus meines Vaters. Are many mansions. Das sind viele Wohnungen. If it were not so, wenn es nicht so wäre, I would not say. Dann würde ich es nicht sagen. But I will go away. Aber ich werde weggehen and I will come back und zurückkommen, for you, um dich zu holen. That where I am, you will be forever. Wo ich bin, da wirst du mit mir sein. That's where we're going. Dorthin gehen wir. Where I came from, wo ich hergekommen bin. Why I'm here, wo ich jetzt bin. Who I am, wer ich bin. What's the next one? How I shall live, wie ich leben and werde where I'm going. Und wo ich hingehe. And all of this demands a decision. Und all das braucht eine Entscheidung. I have my life to decide. Ich habe mein Leben um zu entscheiden. Because my destiny is a choice. Weil mein Schicksal eben eine Entscheidung ist. One of the greatest gifts God gave us is a free will. Einer der größten Geschenke, die Gott uns gegeben hat, ist die freie Entscheidungswahl. We need to make a decision at some point. Irgendwann muss man diese Entscheidung treffen. So, let's watch this skit. Schauen wir uns einen Sketch an. And I'll be right back. Und ich komme wieder. Und ich habe oft nach Freiwilligen gesucht. And out of nowhere comes this really strong guy. Und irgendwie aus dem Nichts kam dieser starke junge Mann. And I was very thankful. Und ich war sehr dankbar. Because he was so skilled and so strong. Weil er echt was von der Arbeit verstanden hat und so weil er stark war. And so kind. Und so demütig und so freundlich. And so hardworking. Und ein wirklich starker Arbeiter. So we got to know each other. Also haben wir uns kennengelernt. And then a couple weeks ago he came and helped me again. Und vor ein paar Wochen ist er wiedergekommen und hat mir nochmal geholfen. He just called me and say, hey, Pastor Rob, do you need any help in the cellar? Und er hat mich angerufen und einfach gefragt, hey, brauchst du wieder Hilfe im Keller? I said, exactly, I need help right now. Und ich, ja, genau, brauche ich. So we worked together and we started talking. Und so haben wir einfach zusammen gearbeitet und angefangen zu reden. Asked him how he ended up in the church and in Austria. Und ich habe ihn gefragt, wie er in die Gemeinde gekommen ist. And he told me a story. Und er hat mir eine Geschichte erzählt. So I asked him if he would tell you his story. Und ich habe ihn gefragt, ob er auch euch diese Geschichte erzählen würde. I got the really detailed version. Ich meine, ich habe die echte, detaillierte Version bekommen. Give you a short version tonight. Aber jetzt kommt nur die Kurzversion. I call him Alex from California. Ich nenne ihn Alex aus Kalifornien. That's what it says in my phone. So heißt er in meinem Telefonbuch. I actually don't know his last name, but Alex from California, would you come up and kommst du rauf? Share your story with us. Und erzählst du uns deine Geschichte? Okay. Good evening, everybody. Schönen Abend allerseits. My name is Alex and I'm from California. As Rob said, I just ich bin der Alex und ich komme aus Kalifornien. This morning I said the same thing, but I didn't even realize I said it. Heute Morgen habe ich dasselbe gesagt, aber es mir gar nicht aufgefallen. And the whole church laughed and I was like the last one to finally get my own joke. Und alle haben gelacht und ich war der Letzte, der meinen eigenen Witz verstanden hat. Yeah, so I was born in Romania. Ich bin in Rumänien geboren worden. I come from a Christian family. Ich komme aus einer christlichen Familie. Raised with good values. Ich bin mit guten Werten erzogen worden. At the age of 8, my dad wanted a better life for us. Und als ich 8 war, wollte mein Vater ein besseres Leben für uns alle. So we escaped from Romania. Also sind wir aus Rumänien weggegangen. Wir sind geflüchtet. At that time was a communist country and it was difficult for anybody to leave. Und es war damals ein kommunistisches Land und es war nicht so leicht, das Land zu verlassen. My dad was hoping for America or just any better life other than Romania. Mein Vater dachte an Amerika oder auch jedes andere Land, das uns ein besseres Leben ermöglicht hätte. We were caught in Yugoslavia. Wir sind in Jugoslawien gefangen worden. Where we spent about 7 months in a refugee camp. Wo wir ungefähr 7 Monate in einem Flüchtlingslager verbracht haben. God made it possible through a church sponsorship for us to make it to California. Und durch eine Spende von einer Kirche haben wir es geschafft, nach Amerika zu kommen. Actually, I have some pictures from childhood, if they can post them up. Ich habe ein paar Bilder aus meiner Kindheit mitgebracht. This is, they're not my sisters. Das sind nicht meine Schwestern. One of them is actually me. And einer davon bin ich. It's not the one on the left, okay? So. Ich bin nicht die Linke. Okay. Next one, please. Nächstes. This is just my older sister, my younger sister, and myself. Das sind meine zwei Schwestern, jüngere und ältere, und ich selbst. And the next one. My dad and I. Mein Vater und ich. Next. That's my sisters, myself, and our first car, the Fiat. So, great. Wieder meine zwei Schwestern und ich und unser erstes Auto, der Fiat. Okay. And yeah. So after the 7 months we finally made it to America. Also nach den 7 Monaten haben wir es dann endlich nach Amerika geschafft. About 7 months later my mom and my two sisters were able to come to join us. Und wieder 7 Monate später war es möglich, dass meine Mutter und meine zwei Schwestern nachgekommen sind. My dad had really high hopes for America, to live the American dream, make it big. Und mein Vater hatte wirklich große Erwartungen an Amerika, so dieser amerikanische Traum. But when he got there, his dreams had kind of faded. Aber als er dort angekommen war, dann waren seine Träume schon etwas verblasst. And they turned to anger. Und sie haben sich gewendet in Ärger und Wut. The result was the anger that he had was he just turned the abuse on us children, including me mostly. Und die Folge davon war, dass er seinen Ärger also zu uns gerichtet hat, vor allem auf mich. We had it pretty tough because we had no idea when Dad would come home, whether he was good in a good mood or in a bad mood. Wir hatten dann echt schwierige Zeiten. Wir wussten nie, wenn er nach Hause kommt, ist er in guter Stimmung oder in schlechter Stimmung. So, I mean, even if we did everything right, we'd probably still get beat up. Und selbst wenn wir alles richtig gemacht haben, war es wahrscheinlich so, dass er uns trotzdem geschlagen hat. This kind of life was all throughout my teenage years. Und das hat sich durchgezogen durch meine Teenagerjahre. Until at the age of 17, I decided to take life in my own hands and just move out of the house. Bis ich mit 17 Jahren beschlossen habe, dass ich ausziehe. I wanted to be my own person, not have my parents tell me what to do. Ich wollte mein Leben in die Hand nehmen und auch nicht, dass mir meine Eltern immer sagen, was ich tun soll. Just do my own thing. Ich wollte einfach mein eigenes Ding machen. I had just enough money to get my own apartment. Ich hatte gerade genug Geld, um meine erste eigene Wohnung zu kaufen. Of course, with the apartment came new friends. Und natürlich mit der Wohnung kamen auch neue Freunde. These type of friends were the friends that Paul warns us about. Und diese Art von Freunden, das sind Freunde, vor denen uns Paulus warnt. In 1 Corinthians 15. Im 1. Korinther 15. He says, "Do not be deceived. Evil company corrupts good habits." Da schreibt er in Vers 33, seid nicht getäuscht, schlechter Umgang verdirbt die Sitten. And I mean, I considered myself having fairly good habits, being raised in a Christian family. Ich habe mir aber gedacht, ich habe eigentlich ganz gute Eigenschaften. Ich komme ja aus einem christlichen Elternhaus. But because of the influence that I had and the money that I needed to pay my rent. Aber durch den Einfluss, dem ich ausgesetzt war und durch das Geld, das ich beschaffen musste, um meine Miete zu bezahlen, I got involved with these friends. habe ich mich einfach mit diesen Freunden eingelassen. They were involved from anywhere from stealing cars to credit cards to just about any illegal activity that you can think of. Sie waren in viele illegale Aktivitäten verstrickt, von Kreditkarten stehlen bis Autos stehlen, alle möglichen Dinge. Life was good for a little bit, and then I found myself in jail. Das Leben war eine Zeit lang ganz gut, aber dann bin ich im Gefängnis gelandet. Once in jail, I didn't really think about God or the consequences, or it was just I'm young, I made a mistake. Das erste Mal, wie ich dort war, habe ich nicht an Gott gedacht, oder ich dachte einfach, ich bin jung und ich habe halt einen Fehler gemacht. I was just having a good time. Ich hatte einfach eine gute Zeit. There's the first picture with the truck, please. Yeah, this was living it up and having a good time. Das war so mein Sinnbild von einer guten Zeit. So it was hard to give that lifestyle up. Es war wirklich schwierig, diesen Lebensstil aufzugeben. But throughout, after I was released from jail, Als ich aus dem Gefängnis rausgekommen bin, I continued doing the same thing. Habe ich einfach weitergemacht mit den Dingen, die ich vorher gemacht habe. I didn't talk to my mom much at all, but she called me up one time. Ich habe mit meiner Mutter nicht viel Kontakt gehabt damals, aber sie hat mich eines Tages angerufen. She said that she went to a prayer night at somebody's house. Und sie hat mir erzählt, sie ist zu einem Gebetstreffen gegangen bei jemandem zu Hause. And after the prayer meeting, one of the ladies came up to her. Und nach diesem Gebetstreffen ist eine der Frauen zu ihr hergekommen und hat gesagt, and she said that she had a vision and she, about me. Ich habe eine Vision über deinen Sohn. She said that she saw this dark and cold place. Sie hat diesen kalten, dunklen Ort gesehen. There was a hole in the ground. Es war ein Loch im Boden. In that hole there was a coffin. Und in diesem Loch war ein Sarg drinnen. And in the coffin, I was in the coffin. Und ich lag im Sarg. My mom tried to give me this warning of, you know, being careful. Und meine Mutter hat versucht, mir diese Warnung, vorsichtig zu sein, weiterzugeben. As a young kid, you know, living the life, didn't really pay much attention to my parents. Aber als junger Mensch, der sein eigenes Leben lebt, habe ich einfach nicht auf sie gehört. I was on my own. I mean, I didn't need anybody telling me what to do now. Ich war selbstständig und ich habe sie nicht gebraucht. Soon after this prophecy or this message, kurz nach dieser Prophezeiung oder dieser Botschaft, I was involved in a few pretty bad car and motorcycle accidents. Hatte ich einige Auto- und Motorradunfälle. One of the motorcycle accidents left me in a coma for 3 days. Und nach einem Motorradunfall lag ich 3 Tage lang im Koma. I don't remember 3 days of my life. Ich erinnere mich nicht an 3 Tage meines Lebens. When my parents were called from the hospital, als meine Eltern vom Krankenhaus angerufen wurden, they told them, don't rush to the hospital because the chances of him surviving are very slim. Und sie haben ihnen gesagt, ihr braucht euch nicht beeilen, um ins Krankenhaus zu kommen, denn die Chancen, dass er überlebt, sind sehr gering. But God had other plans with me, apparently. Aber Gott hatte scheinbar andere Pläne mit mir. After the accident, I continued again back on the same road that I was before. Nach dem Unfall machte ich auf demselben Weg weiter, den ich vorher gegangen war. And I ended up in prison, and this time it was a maximum security prison. Und bin wieder im Gefängnis gelandet, aber diesmal war es ein Hochsicherheitsgefängnis. With murderers, child molesters, and just all types of bad people. Mit Mördern, Kinderschändern und so weiter, alle möglichen Typen von bösen Menschen. Up until this point, I always considered myself a fairly decent moral person. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mich selbst als eher moralische Person betrachtet. Because I didn't kill anybody, I didn't hurt anybody. Ich habe niemanden verletzt, ich habe niemanden umgebracht. But yet God, to God it was, you know, I belong there because of what I did. Aber für Gott war es wahrscheinlich so, dass ich dorthin gehört habe, wegen dem, was ich gemacht hatte. And I started thinking about my life a little bit. Und ich habe angefangen, ein bisschen über mein Leben nachzudenken. Where it was going. Wo es hingehen sollte. Which it wasn't going anywhere. Es lief gar nirgends hin in dem Moment. So after I was released. Und nachdem ich rausgekommen bin. I came to Romania. God brought me to Romania because just changed my lifestyle. Hat Gott mich nach Rumänien geführt, und dort hat sich mein Lebensstil total verändert. And Romania was very difficult because I found myself back where I started from. In Rumänien war es sehr schwierig für mich, weil ich am Beginn meiner Reise wieder angekommen war. No friends. Keine Freunde. Family that I didn't know. Es war Familie dort, aber die kannte ich nicht. The clothes that I had on. Die Kleidung, die ich anhatte. And a little backpack with a few extra clothes. Und ein Rucksack mit ein bisschen extra Kleidung. So, you know, God's way of saying, you had it all, now I'm taking it all. Gott wollte mir irgendwie sagen, du hattest das alles, ich nehme alles weg. To know that I'm the only thing that you really need. Um mich wissen zu lassen, dass er das Einzige ist, was ich wirklich brauche. Soon after Romania, I came to visit my family here in Austria. Kurz nach Rumänien bin ich nach Österreich gekommen, um meine Familie hier zu besuchen. I think I have a picture of my family. Von dieser Familie habe ich auch ein Foto. This family, being in Austria was actually the first time that I understood love. In Österreich zu sein hat für mich bedeutet, zum ersten Mal Liebe zu erleben. Compassion. Mitgefühl. Trust. Vertrauen. And acceptance. Und auch akzeptiert zu werden. Because I didn't need to show off what I had. Weil ich nicht zeigen musste, was ich alles habe. Because they accepted me for who I am, not what I have or who I was. Weil sie mich einfach akzeptiert haben, so wie ich war, ohne darauf zu schauen, was ich besessen habe. And I also realized that God didn't forget about me. Und ich bin auch drauf gekommen, dass Gott mich nicht vergessen hat. In the background, he always worked. Im Hintergrund hat er immer für mich gearbeitet. I didn't realize it at the time. Das ist mir nicht bewusst gewesen. I just thought, okay, well, I did something bad. Of course, something bad had to happen to me. Ich dachte einfach, okay, ich habe was falsch gemacht. Jetzt muss ich auch die Konsequenzen tragen. Then, in 2010, I had the opportunity to go visit family members in Australia. Und 2010 hatte ich die Möglichkeit, Familienmitglieder in Australien zu besuchen. Australia was another chapter of my life where I continued to get closer and closer to God. Und Australien war ein Teil meiner Geschichte, wo ich Gott immer näher gekommen bin. But I felt like there was something else or something more that God wanted from me. Aber ich habe irgendwie gespürt, dass da noch mehr war, was Gott mir zeigen wollte. There was a all-man camp that was going to come up like within a week. Es gab dort ein Camp nur für Männer, das in ungefähr einer Woche stattfinden würde. I decided to join this group just to get closer to God and see what I can get out of it. Und ich habe beschlossen, mich dieser Gruppe anzuschließen und einfach zu schauen, was ich herausholen kann für mich. It was a great time because we had prayer, fasting and just getting to know God more and more. Und es war echt eine tolle Zeit, weil wir Gebet, Fasten und Gott näher kennenlernen gemacht haben oder diese drei Dinge gemacht haben. One of the days our youth pastor or the pastor asked us to just take the Bible and go into the wilderness and talk to God, just be alone with him. Eines Tages hat uns der Pastor dort gebeten, unsere Bibeln zu schnappen und in den Wald zu gehen und einfach dort Zeit mit Gott zu verbringen. And if some of you maybe know Australia, when he means wilderness, I mean, there's just nothing out there. It's just wilderness. You and a rock and maybe a tree. Und wenn ihr Australien kennt, dann wisst ihr, dort ist wirklich nichts. Also Natur pur, ohne Baum, nur ein Stein. We were lucky because we're next to a river, so there was a little bit of something, but not too much. Wir hatten Glück, weil wir waren in der Nähe von einem Fluss und da war zumindest ein bisschen was. So I started meditating. Also habe ich angefangen zu meditieren oder nachzudenken. And praying, and I asked God. Und zu beten und Gott zu fragen. I asked him, I said, you've been with me all of my life. Du bist alle Jahre meines Lebens mit mir gewesen. I didn't realize it at the time, but I realize it now. Es ist mir nicht bewusst gewesen, aber jetzt ist es mir klar. You brought me out of accidents. Du hast mich aus Unfällen heil herausgebracht. You've brought me in through prison, and prison life was, you know, fights and just, it's crazy. Und du hast mich durchs Gefängnisleben heil durchgebracht und das ist wirklich verrückt. You got me out of that American lifestyle. Du hast mich rausgeführt aus diesem amerikanischen Lebensstil. And you brought me to Romania. Und mich nach Rumänien gebracht. And you brought me to Austria. Und nach Österreich. Now Australia. Und jetzt nach Australien. What do you want from me? Was möchtest du eigentlich von mir? I need for you to give me a clear sign. Ich brauche von dir ein klares Zeichen. Because all my life you've given me other signs. Weil mein ganzes Leben lang hast du mir andere Zeichen gegeben. But I just passed them by. You know, I didn't pay much attention to them. Aber ich habe die irgendwie ignoriert. So I need for you to give me a sign. Also ich brauche ein Zeichen von dir. Maybe in lights, maybe one like that one up there, or something that I can see and I won't pass by. Vielleicht irgendwas mit Licht, wo ich nicht daran vorbeigehen kann. And I want it, you know, I actually said I want it on Sunday, because we were supposed to go back to church on Sunday. Und ich habe eigentlich verlangt, dass ich es am Sonntag kriege, weil wir sollten am Sonntag zurück in die Kirche gehen. Yeah, I was demanding, you know what I mean? Ich habe das eben gefordert. If you want something from God, you got to ask with authority. I always thought, I always knew, you know, so I said, let me try it. Und ich dachte, wenn man etwas von Gott will, dann muss man das mit Autorität fordern. Ich war eben neu. So that Sunday we go to church. Und an diesem Sonntag sind wir in die Gemeinde gegangen. And I didn't, nothing happened. Und nichts ist passiert. But the following day, aber am Tag darauf, a friend of mine invited me to go to a lady's house. Hat mich ein Freund eingeladen, zu einer Freundin nach Hause mitzugehen. She was having a little prayer, but it was just the three of us. Es war ein kleines Gebetstreffen, aber wir waren nur zu dritt. We get there, she welcomes us, and we start talking. Wir sind dorthin gekommen und sie hat uns begrüßt und wir haben angefangen zu reden. And then we all three of us get on our knees and we start praying. Und dann haben wir uns alle drei auf unsere Knie begeben und haben angefangen zu beten. And while we were praying, und während wir beten, this message came from the Holy Spirit. Ist diese Botschaft vom Heiligen Geist gebracht worden. Do you want me to read the whole thing or just read parts of it? Whatever you want. Mm-hmm. Parts of it? Okay. It says, the battle that was fought for your soul was strong, and the wicked one said. Der Kampf, der für deine Seele gefochten wurde, war heftig, und der Teufel hat gesagt. I will fight for the soul, and I will destroy it for all eternity. Ich werde um diese Seele kämpfen, und ich werde sie für alle Zeiten zerstören. But I, the Lord, have stretched my hand and brought you out. Aber ich, der Herr, habe meine Hand ausgestreckt und dich herausgeführt. The questions that you have are seen and are heard. All deine Fragen werden gesehen und gehört. Your past is seen and known by me, but so is your future. Deine Vergangenheit wird von mir gesehen und erkannt, und das gilt auch für deine Zukunft. I kept you alive, and this is what I want. Ich habe dich am Leben gehalten, und das ist es, was ich von dir will. Stay close to me in everything that you do and call to me. Bleib mir in allen Dingen nah und rufe mich. I want to touch you to completely free you. Ich will dich berühren und dich völlig befreien. Make a step towards me. Geh einen Schritt auf mich zu. And believe me that I am who I am. Und glaube mir, dass ich bin, wer ich bin. Through your little step of faith you will see big and valuable things because I don't want to lose you. Durch einen kleinen Glaubensschritt wirst du große, wertvolle Dinge sehen, denn ich möchte dich nicht verlieren. I've listened to many prayers and many tears. Ich habe vielen Gebeten und Tränen zugehört. If you will decide with true honesty and you will stay with me, I will bless you. Wenn du dich mit ehrlichem Herzen entscheidest und bei mir bleibst, werde ich dich segnen. I will solve many of your problems and open the door of mercy. Ich werde viele deiner Probleme lösen und die Tür der Barmherzigkeit für dich öffnen. Stay in front of me, especially in the middle of the night and in the early mornings. Bleib mir besonders mitten in der Nacht und in den frühen Morgenstunden nah. Meditate on my word and you will see my hand at work. Sinne über mein Wort nach und du wirst sehen, wie ich in deinem Leben arbeite. To me this was a message, I think, exactly what I asked for. Für mich war das eine Botschaft, das war genau das, worum ich gebeten hatte. I asked for a clear message and this was the clear message. Ich habe für eine klare Botschaft gebeten und das war die klare Botschaft. I think any clearer would have been Jesus came down himself and got me by the hand and told me what to do. So. Noch klarer wäre es gewesen, wenn Jesus runtergekommen wäre und mich bei der Hand genommen hätte. But this was enough for me. Aber das war mir genug. In Australia, I decided to get baptized. I think I have some pictures. In Australien habe ich beschlossen, mich taufen zu lassen. It was a really special moment in Australia because I decided with true honesty to listen to God and give him my all. Das war ein sehr spezieller Moment für mich in Australien, weil ich mich mit ehrlichem Herzen entschieden habe, ihm alles zu geben. I want to encourage everybody here tonight. Ich möchte euch alle hier ermutigen. If you're praying for somebody or you have somebody that's not saved, wenn ihr für jemanden betet oder jemanden kennt, der nicht an Gott glaubt, to continue praying for them. Dann betet weiter für diese Person. Because God listens to our prayers. Weil Gott unsere Gebete hört. He doesn't forget about us. Er vergisst uns nicht. It says, when we pray, God hears more than we say. Es heißt, wenn wir beten, dann hört Gott mehr, als wir sagen. He answers more than we ask, and he gives more than we imagine. Er beantwortet mehr als das, wofür wir gefragt haben. But God does it all in his own special time. Aber Gott macht das alles zu seinem Zeitpunkt oder Zeitplan. Maybe I was a special case, because I asked for it, and he really gave it to me, but... Vielleicht war ich ein spezieller Fall, weil ich darum gebeten habe und es gleich bekommen habe. So, just encourage people to, if you're struggling, if you're a new beginner, if you're a new Christian. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr neu seid im Glauben. To find a good church, maybe a group. Eine gute Gemeinde zu finden oder eine gute Gruppe. Or a friend. Oder einen guten Freund. That when you're feeling down, when you don't feel like going to church. Wenn es euch schlecht geht und ihr euch nicht danach fühlt, in die Gemeinde zu gehen. That friend will drag you. Dass dieser Freund euch herzieht. Or he'll push you, or she'll oder, push you. Er oder sie euch schleppt. Yeah, these are some of the pictures from the baptism. Das sind ein paar Bilder von der Taufe. The next one. Special moment. Das war ein besonderer Moment. Yeah, this picture I had as a profile picture on the on my Facebook, and dieses Bild hatte ich als Profilbild auf Facebook. When my friends from America who knew my old lifestyle, und als meine Freunde aus Amerika, die meinen alten Lebensstil kannten, they said this is the best picture that we've seen of you in 24 years. Als sie das gesehen haben, haben sie gesagt, das ist das beste Bild, das wir von dir gesehen haben seit 25 Jahren. We have never seen you so happy, even though I was crying, but so happy. Wir haben dich noch nie so glücklich gesehen, obwohl ich geweint habe. And it made them also happy that I finally decided to turn my life to God. Und das hat sie auch glücklich gemacht, dass ich mich endlich entschieden hatte, mein Leben Gott zu geben. So, I just, you know, life is, God is good if we let him come into our lives. Gott ist gut, wenn wir es zulassen, dass er in unser Leben kommt. He's always there and he's always expecting us to find him. He's always available, no matter what time of day. Er wartet förmlich auf uns. Er ist alle Zeit bereit, dass wir ihn finden. It's just a matter of us having the time to call to him. Es geht eigentlich nur um uns, dass wir uns die Zeit nehmen, ihn zu rufen. Me? Well, not really. Yeah, this... I don't know. Please come up here and you help me out because I'm new at this. I'm new at this. I'm sorry. Okay. If there's anybody here tonight that wenn heute Abend jemand hier ist, that hasn't received Christ as their Savior in their life. Der Christus noch nicht angenommen hat als Retter in ihrem Leben. And you want to start a new life, a new experience. Und wenn du ein neues Leben anfangen möchtest, eine neue Erfahrung machen möchtest. A life filled with joy and happiness. Ein Leben voller Freude und Glück. This is just a simple prayer that you have to pray. Dann gibt's ein ganz einfaches Gebet, das du beten kannst. You have to speak it out. Du musst es aussprechen. Because if we confess with our mouth, weil wir bekennen mit unserem Mund. God forgives us. Und dann vergibt uns Gott. So it's just a simple prayer. Es ist ein ganz einfaches Gebet. Heavenly Father. Vater im Himmel. Come to me. Komm zu mir. I open my arms and my heart to you. Ich öffne meine Arme und mein Herz für dich. Please forgive me of all my sins. Bitte vergib mir meine Sünden. And come into my life. Und komm in mein Leben. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, amen. Thank you, everybody, for listening. Danke fürs Zuhören. So, Father, we pray for Alex. Vater, wir beten für Alex. And it's obvious that your hand is upon him. Und es ist ganz klar, dass deine Hand auf ihm liegt. I pray that this would surely not be the last time he speaks about you publicly. Ich bete dafür, dass es nicht das letzte Mal ist, dass er über dich redet. But that this would be the beginning. Sondern dass das der Anfang ist. Of a ministry. Der Anfang eines Dienstes. That you've called him to. Zu dem du ihn gerufen hast. To tell people about his relationship with you. Um Menschen über seine Beziehung zu dir zu erzählen. So, Father, we thank you for him tonight. Vater, wir danken dir für ihn heute. For all you've done in his life. Für alles, was du in seinem Leben getan and hast. All that you want to do through him. Und alles, was du noch durch ihn tun möchtest. So we commit him to you. Und wir geben ihn dir, wir legen ihn vor dich hin als Gemeinde. To preach the gospel. Um das Evangelium use zu predigen. Him in a great way. Auf eine großartige Art und Weise. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. That's great. Wow. Wow. Isn't that good? War das nicht super? I still don't know his last name, but ich kenne seinen Nachnamen immer noch nicht. What is your last name? Wie ist dein Nachname? Yusen. I-U-S-A-N. Yusen. Okay. These five questions. Diese fünf Fragen. Where did I come from? Woher komme ich? Why am I here? Warum bin ich hier? Who am I? Wer bin ich? How shall I live? Wie soll ich leben? Where am I going? Und wohin gehe ich? They're all answered in Jesus Christ. Die werden alle in Jesus Christus beantwortet. But how shall we live? Aber wie sollen wir leben? We live by faith. Wir leben im Glauben. And what does that mean? Und was bedeutet das? It means that what God has promised. Das bedeutet, das, was Gott versprochen hat, becomes what is in my heart. Was in meinem Herzen ist. But equally important, it's what's on my lips. Aber genauso wichtig ist das, was auf meinen Lippen liegt. The word has power when we speak it forth. Das Wort ist Kraft, wenn wir es aussprechen. The word has no power when it's just resident in my mind. Das Wort hat keine Kraft, wenn es nur in meinem Gehirn verarbeitet wird. The power of life and death is in the tongue, the Bible says. Die Kraft über Leben und Tod liegt auf der Zunge, in Paul den Lippen. Said, we believe in the heart, Paulus hat gesagt, wir glauben im Herzen, but we speak it with the tongue. Aber wir sprechen es mit unserem There's Mund something aus. That only God can explain what happens when you speak forth what you believe. Es gibt einige Dinge, die nur Gott erklären kann, wenn man das ausspricht, was man glaubt. When I get up in the morning, wenn ich in der Früh aufstehe, one of the most powerful things I can confess with my mouth. Eines der kräftigsten oder stärksten Dinge, die ich ausdrücken kann mit meinem Mund, ist. Is Lamentations chapter 3. Ist Klagelieder 3. This was written by the prophet Jeremiah. Und zwar ist das vom Propheten Jeremia geschrieben worden. It's a little book after the book of Jeremiah. Und zwar kommt es direkt nach Jeremia. And Jeremiah said in verse 22 and 23. Und Jeremia hat in Vers 22, 23 gesagt, that God's mercies are new every morning. Dass Gottes Barmherzigkeit jeden Morgen neu ist. And his faithfulness is great. Und seine Treue ist unglaublich groß. So every single day, und so jeden einzelnen Tag I can start with a clean sheet of paper. Kann ich mit einem leeren Blatt Papier nochmal neu anfangen. I don't bring yesterday's irritations into today. Ich bringe die Dinge, die gestern passiert sind, nicht mit in das Heute. And my slate is clean as I speak forth God's promise. Und mein Blatt ist jeden Tag rein. I will drag all of yesterday into today. Ich kann alles, was gestern war, reinziehen ins Heute. If something does not come out of my mouth to stop it. Wenn etwas nicht aus meinem Mund rauskommt, um das zu stoppen. Sometimes I get irritated. dann irritiert mich das. I found out I couldn't find my sanding machine for a long time. Ich konnte meine Schleifmaschine lange Zeit nicht. Someone comes to the church and they said, this has been in my trunk for a year and a half. Und dann ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, das hatte ich 1,5 Jahre im Kofferraum liegen. Very funny. Sehr lustig. Now I'm missing two bore machines, two drills. Und jetzt fehlen mir 2 Bohrmaschinen. And when I come to the church and I can't find something, und wenn ich in die Gemeinde komme und irgendwas nicht finden kann, I have this battle. Dann habe ich diesen Kampf. Did I put it somewhere where I can't find it? Habe ich es vielleicht wohin gelegt, wo ich es nicht mehr finden kann? Or did somebody borrow it? Oder hat es jemand ausgeborgt? Then I have all these mental sins that go through my mind. Und dann laufen so die Sünden durch mein Sometimes Gehirn. Things come out of my mouth. Und manchmal sage ich dann auch Dinge. And I need a new day. Und dann brauche ich einen neuen Tag. I just need a new day. Ich brauche einfach einen and neuen the next Tag. Day I get up and I speak forth. I speak it. I say it. Und am nächsten Tag stehe ich auf und dann sage ich es wirklich. And this is why the church oftentimes is so weak. Und deshalb ist die Gemeinde oft so schwach. Because we think things, but we don't say them. Weil wir Dinge denken, aber nicht aussprechen. We think, oh God, forgive me. Wir denken, oh Gott, vergib mir. But we don't speak it. Aber wir sprechen es nicht aus, wir müssen das sagen. Power is in the tongue. There's something when you say it. Die Kraft liegt im Aussprechen des Wortes. That's why gossip is so deadly. Deshalb ist über jemand anderen zu schimpfen so tödlich. Because I can think, I hate that guy. Weil ich kann mir denken, oh, ich hasse diesen But Menschen. When I say it, aber wenn man das ausspricht, oh, it's a world of difference. Dann macht das einen ganz großen Unterschied. I can think, I don't like them. Ich kann mir denken, oh, die mag ich But nicht. When I tell someone, aber wenn ich es jemandem sage, it's a world of difference. Dann macht einfach einen riesen Unterschied. And when I think God is love, und wenn ich denke, Gott ist Liebe, and when I say, you are love, oder wenn ich sage, du bist Liebe, it's a world of difference. Das ist ein ganz großer Unterschied. And when I'm stressed, I've had a long week. Ich hatte eine lange Woche und war gestresst. I've got to prepare for Sunday. Und ich musste mich auf Sonntag vorbereiten. I underestimate my energy level. Und ich habe meine Kraft, meine Energie unterschätzt. And when I think I'm gonna have energy. Und wenn ich denke, dass ich Energie haben werde, suddenly I'm just without energy. Dann habe ich auf einmal doch keine mehr. Oh, I'm not having a good time. Dann geht's mir nicht gut. And then I confess. Und dann spreche ich etwas aus. Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. And I will stay up all night. Und ich bleibe die ganze Nacht auf. If I have to, I will be ready for that service. Damit ich mich vorbereite. I will be ready. Ich werde mich auf den Gottesdienst vorbereiten. Isaiah 30:15. Jesaja 30, 15. Relaxation. Entspannung. And confidence. Und Vertrauen. Is my strength. Sind meine Stärken. When I step on the stage, God will be with me. Wenn ich auf die Bühne trete, dann wird Gott mit mir sein. Matthew chapter 10, verse 20. Matthäus 10, 20. It will not be you who speaks at that moment. Es wirst nicht du sein, der in diesem Moment spricht. It will be your Father in heaven. Who will speak through you? Es wird der Vater im Himmel sein, der durch dich spricht. Now that verse is just a verse. Das ist nur ein Vers. That I might know in my head. Dass ich den ich vielleicht abgespeichert habe in meinem Hirn. I might even know in my heart. Den ich vielleicht nicht mal in meinem Herzen but it kenne. Has no effect on my life. Der hat dann keinen Effekt auf mein Leben. Until I speak it. Bis ich ihn ausspreche. Father, you said. Vater, du hast gesagt. You would speak through me in that moment. Du wirst durch mich sprechen in diesem Moment. I'm relaxed. Ich bin völlig entspannt. Ich vertraue dir. Ich gebe dir das. In Jesus Namen. In Jesu Namen. That's the way you live your Christian life. Das ist die Art und Weise, das christliche Leben zu leben. First it's in your head. Zuerst ist es in deinem Kopf. Moves to your heart. Dann rutscht es runter bis in dein Herz. Move to your mouth. Und dann muss es aber in deinen Mund kommen. And then our life has power. Und dann hat unser Leben Kraft. That's how we live. So sollen wir leben. 2. Corinthians chapter 4. 2. Korinther 4. In verse 13. Vers 13. The Apostle Paul said. Sagte der Apostel Paulus, it is written, es steht geschrieben, that we believe, dass wir glauben, and therefore we speak. Und deshalb reden wir. And he says, we also believe, und wir glauben außerdem, and therefore we speak. Und deshalb sprechen and wir. That's the spirit of faith. Und das ist der Geist des Glaubens. The knowledge gets downloaded to my mind, Das Wissen ist in meinem Gehirn. Hopefully it sinks into the heart. In meinem Kopf und dann rutscht es runter as in mein I meditate Herz. On it. Dann meditiere ich darüber, denke darüber it nach. Finds its power in my life when it reaches my tongue. Aber es findet seine endgültige Kraft, wenn es meinen Mund erreicht. That's why oftentimes people don't engage in the worship. Deshalb machen viele beim Lobpreis nicht mit. If I'm standing there and I can't engage in the worship, wenn ich dastehe und im Lobpreis aus welchem Grund auch immer nicht mitmachen kann. Everybody's singing, but I'm not. Jeder singt, aber irgendwie kann ich nicht. I start to speak forth promises. Dann fange ich an, Verheißungen auszusprechen. Between the verses. Zwischen den Versen. You inhabit the praises of your people. Yes. Du wohnst im Lobpreis deines Volkes. Yeah, like, what's a song we sing? What's a song? What's the song? Mein Erlöser lebt. And in between, I say, I am the temple of the Holy Spirit. Mein Erlöser lebt. In Jesus' name, mein Erlöser lebt. Also you live in me. Mein Erlöser lebt. You are present. Mein Erlöser lebt. And suddenly, also zwischen den Zeilen I was on the outside and I'm on the inside. Und auf einmal kann ich vom Außen ins Innen gehen. Dann bin ich dabei. How did it happen? Wie ist das passiert? Speaking, speaking, speaking. Aussprechen, aussprechen. And this is how you get in. Seine Versprechen auszusprechen. That's why so Paul said, kommst du rein. Deshalb hat Paulus said, gesagt, where's Christ? Wo ist Christus? Should we call him down from heaven? Sollen wir ihn vom Himmel herunter bitten? No. Nein. He's on your mouth. Er ist an deinen Lippen. Strange. Where's Christ? Komisch. Wo ist Christus? He's on your lips. Er ist an deinen Lippen. What? He's on your lips. An deinen Lippen. Romans chapter 10, verse 6 and 7. Römer 6. He's on your lips. 10, 6 und 7. What are you talking about? Wovon redest du? Speak a promise. Speak a promise. Sprich eine Verheißung aus. I can do all things through Christ who strengthens me. Ooh, here you are. Ich vermag okay. alles durch Christus, der mich stark macht. Wow, ooh, jetzt bist du boy, da. Here you are. Okay. Aha. And suddenly in our spirit we know that Christ is present. Und auf einmal wissen wir im Geist, dass Gott da ist. That's how we live. So sollen wir leben. So I'm going to have Mary come up and pray for us. Mary wird raufkommen und für uns beten. So like when she prays for us. If I pray for, I mean, I'll pray for you too, but I just. Ich meine, ich bete auch für euch. Like to give her more time. Aber. So let's practice that right now. Also probieren wir das gleich mal aus. There are people here that are in need of a good job. Es gibt Leute hier, die einen guten Job brauchen. Let's just go to our Father who provides everything for us. Lasst uns einfach zu unserem Vater gehen, der alles für uns bereitstellt. And let's speak it out. Und es aussprechen. And let's thank him. Und ihm dann danken. And if that's you, then just let's speak this out together. Und wenn es dich betrifft, dann lass es uns einfach gemeinsam aussprechen. Thank you, Father. Danke, Vater. That you have the perfect job for me. Dass du den perfekten Job für mich hast. That totally suits who I am and my gifts and my abilities, my talents. Der vollkommen zu meiner Persönlichkeit und meinen Fähigkeiten passt. Zu meinen Talenten. And I want to thank you for it before I get it, before I see it. Und ich möchte dir dafür danken, bevor ich ihn noch habe, bevor ich ihn noch sehe. You are Jehovah Jireh, my provider. Du bist Jehova, du bist mein Versorger. In Jesus' name. In Jesu Namen. And just thank him before you see it. Und danke ihm jetzt schon, bevor du es noch siehst. And we want to pray for the sick. Und wir möchten für die Kranken beten. We first want to pray for people who are not here. Wir möchten zuerst beten für Menschen, die nicht da sind. And I like what Alex said, that he just asked God with authority. Und mir gefällt das, was Alex gesagt hat, dass er Gott einfach because he didn't know any better. Mit einer Autorität gefordert hat. Er and hat we are his children. Gewusst. Und wir sind seine Kinder. And he has given us authority. Und er hat uns Autorität gegeben. And so let's pray. Also beten wir. Jesus, we pray for Marco. Herr, wir beten für Marco. That you would destroy every cancer cell in his body in Jesus' name. Dass du die Krebszellen in seinem Körper endgültig zerstörst. That you would give him a long life here on earth. dass du ihm ein langes Leben hier auf der Erde schenkst. We thank you, Jesus. Wir danken dir. You love him, you love his family. Du liebst ihn und du liebst seine Familie. Jesus, we pray for Brenda. Wir beten für Brenda. That you would also destroy the cancer in her body. Dass du ebenfalls den Krebs in ihrem Körper besiegst. And that you would send your healing power and heal. Dass du deine heilende Kraft schickst und heilst. You are the one, Jesus, who took all of our sin and all of our sickness on the cross. Du bist derjenige, der alle unsere Sünden auf sich genommen hat und auch alle Krankheiten. And it says that by your wounds we have been healed. Und es heißt, durch deine Wunden sind wir heil geworden. And those wounds were painful. Und diese Wunden haben wehgetan. And you took them for us. Und du hast sie für uns auf dich genommen. And it's because of your justice that we can be healed. Und es ist durch deine Gerechtigkeit, dass wir heil sein können. We come not on the basis of our good works. Wir kommen nicht auf der Basis unserer guten Werke. But on the work that you did on the cross. Sondern auf Basis deines Werks. And that is our confidence. Und das ist unsere Stärke. By your wounds we are healed. Durch deine Wunden sind wir geheilt. And pray for Stefan, Lord, und with wir his möchten für Stefan Lou Gehrig's disease. ALS. Mit ALS. Jesus, be merciful. Herr, sei gnädig. Thank you, Lord. Danke, Herr. We also want to pray for Mike and Beata's niece, who's 14 years old. Wir möchten auch für die Nichte von Mike und Beata beten. Sie ist 14 Jahre alt. And she has a brain tumor. Und sie hat einen Gehirntumor. They just found out yesterday. Sie haben es erst gestern rausgefunden. Jesus, we come to you Herr, as your children. Dir, als deine Kinder. Heal her. Heile sie. Heal her, Jesus. Heile sie. Do a miracle. She needs a miracle. Tu ein Wunder. Sie braucht ein Wunder. And you are the God of miracles. Und du bist der Gott, der Wunder tut. You did miracles here on the earth. Du hast Wunder hier auf der Erde getan. 2000 years ago. Vor 2000 Jahren. And you are the same today. Und du bist heute derselbe wie damals. Olivia, that's her right there on the beamer. Olivia, so heißt sie. On the left side. Auf der linken Seite am Bild. Jesus, dissolve that tumor. Herr, zerstöre diesen Tumor. By your power. Durch deine Kraft. In Jesus' name. Jesu Namen. And if you're here and you're sick tonight. Und wenn du heute hier bist und krank bist. There have been many healings in our midst. Es gab schon viele Heilungen hier. So why don't you stand if you need healing? Stehst du nicht einfach auf, wenn du Heilung brauchst? Stand. And those who are standing, if someone could go and lay your hand on them. Und wenn ihr jemanden stehen seht, dann geht mal hin und legt die Hände auf die Person. Yeah. Thank you, Lord, that your healing presence is here in this room. Vater, danke, dass deine heilende Gegenwart jetzt da ist. And you love these people. Du liebst diese Menschen. You love them. Du liebst sie. And you heal them because you love them. Und du heilst sie, weil du sie liebst. Just pour out right now your power. Gieße jetzt deine Kraft aus. Your rivers of living water. Deine Ströme des lebendigen Wassers. Flow through everybody standing right now. Soll durch alle fließen, die jetzt stehen. In Jesus' name, be healed. In Jesu Namen seid geheilt. Amen. Amen.